Erstes Jericho war fest verschlossen. Niemand konnte aus der Stadt gehen oder hineingehen. Zweiter Gott sagte zu Josua, ich gebe dir Jericho. Du besiegst den König und die Soldaten. Dritter, alle Soldaten sollen einmal um die Stadt gehen. Das macht ihr 6 Tage lang. Vierten, 7 Priester tragen 7 Trompeten vor der Lade Gottes. Am 7. Tag geht ihr 7-mal herum. Fünfter, die Priester blasen die Trompeten. Dann schreit das ganze Volk laut. Die Stadtmauer fällt um. Sechster, Josua rief die Priester. Er sagte, tragt die Lade Gottes. 7 Priester gehen mit Trompeten davor. Siebter, er sagte zum Volk, geht um die Stadt herum. Die bewaffneten Männer gehen zuerst. Achter, die 7 Priester bliesen die Trompeten vor Gott. Die Lade Gottes folgte ihnen. Neunter, die bewaffneten Männer gingen vor den Priestern. Die anderen Leute gingen hinter der Lade. Zehnter, Josua sagte, seid ganz leise. Sprecht kein Wort. Erst wenn ich es sage, sollt ihr laut schreien. Elfter, sie trugen die Lade einmal um die Stadt. Danach gingen sie zurück in ihr Lager. Zwölfter, Josua stand früh am Morgen auf. Die Priester nahmen die Lade Gottes. 13. Die 7 Priester bliesen ständig ihre Trompeten. Die Soldaten gingen vor und hinter ihnen. 14. Am 2. Tag gingen sie wieder einmal um die Stadt. Das machten sie 6 Tage lang. 15. Am 7. Tag standen sie sehr früh auf. Sie gingen 7-mal um die Stadt herum. 16. Beim 7. Mal bliesen die Priester die Trompeten. Josua sagte, schreit laut. Gott gibt euch die Stadt. 17. Alles in der Stadt gehört Gott. Nur Rahab und ihre Familie dürfen leben. Sie hat die Boten versteckt. 18. Nehmt nichts aus der Stadt für euch selbst, sonst bringt ihr Unglück über Israel. 19. Alles Silber, Gold und Metall gehört Gott. Man bringt es in sein Haus. 20. Das Volk schrie laut und die Trompeten bliesen. Da fiel die Mauer um. Die Soldaten nahmen die Stadt ein. 21. Sie töteten alle Menschen und Tiere in der Stadt mit dem Schwert. 22. Josua sagte zu den 2 Kundschaftern, geht zu Rahab. Holt sie und ihre Familie aus dem Haus. 23. Die jungen Männer holten Rahab und ihre Verwandten heraus. Sie brachten sie an einen sicheren Ort. 24. Die Israeliten verbrannten die Stadt. Nur das Gold, Silber und Metall behielten sie für Gott. 25. Josua ließ Rahab und ihre Familie leben. Sie wohnen bis heute bei den Israeliten. 26. Josua sagte, wer Jericho wieder aufbaut, wird verflucht sein. Er wird seine Söhne verlieren. 27. Gott war mit Josua. Alle Menschen im Land hörten von ihm.